treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Pfarrer in der Bundespolizei, Direktion Koblenz, und in der Adventszeit grüße ich herzlich aus Koblenz. Ja, und hier ist zugeschaltet Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Dehme in Bad Oeynhausen. Genau. Wir sind wieder zusammen und wir haben schon bei üblem Wetter, zumindest bei mir, wie ist das Wetter bei dir? Ja, übel natürlich, übel. Mhm. Sind wir hier heute Morgen am Nikolaustag versammelt zum Aufnehmen, also wir nehmen das hier am 6. auf. Mhm. Das heißt, heute ist Nikolaus und ich habe weder meine Schuhe geputzt, noch habe ich irgendwas in den Schuhen gehabt. Höchstens unten drunter kleben, weiß ich nicht. Genau, und es ist Nikolaustag und wir haben uns gerade entschieden, wir waren nämlich gerade in einer hitzigen Diskussion, das Mikrofon einfach unmittelbar mal einzuschalten, um mal ungefiltert sozusagen so eine Art Mitschnitt dessen zu machen, weil wir haben schon ganz oft gesagt, wir reden und reden und dann haben wir immer gesagt, hätten wir doch bloß das Mikrofon mal eingeschaltet. Manchmal habe ich gedacht, hätten wir es lieber nicht eingeschaltet. Schon mal, aber genau, heute war das so und da wollten wir euch teilhaben lassen an unseren Diskussionen. Ja, worum ging es noch? Ja, es ging darum, dass wir, nachdem wir uns ja wie immer so ein bisschen über die persönliche Großwetterlage ausgetauscht haben, sehr schnell darauf kamen, was machen wir heute, kamen auf den Bibeltext für den zweiten Advent und stellten ziemlich schnell fest, dass das irgendwie eine schön klingende und gleichzeitig schwierige Aufgabe ist, darüber zu sprechen. Wohl wahr. Also in dieser Woche am zweiten Advent ist Jesaja 35, Bibeltext, und das ist ja so einer der, wie man so eigentlich sagen könnte oder sollte, als in den Adventsgottes, ja, einer der großen adventlichen Verheißungen, stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Es geht am zweiten Advent ja so darum, auch mit dem Wochenspruch zu sagen, ja, eure Erlösung naht sich, Gott kommt euch entgegen und wird Hilfe geben, etwas, was ja grundsätzlich alle Welt und alle Menschen letztlich irgendwie immer erhoffen, dass es Hilfe und Stärkung gibt und so. Und Jesaja 35 ist eben einer dieser Texte, der der eine solche Hilfe und eine solche Perspektive, Gott wird kommen, verheißt. Ja. Genau. Und an sich eine schöne Sache, also bei Jesaja, der ja auch wieder Hoffnung machen will, natürlich in der nachexilischen Zeit. Und ja, aber irgendwie klingt das alles gut, hast du gesagt, stärkt die müden Hände, sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Das sind also Worte, die kennen wir aus der Weihnachtsbotschaft. Aber wie das manchmal so ist, man liest ein bisschen weiter und dann kommt da, er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Und prompt ist man irgendwie am Stutzen und denkt sich so, also jetzt Rache und Vergeltung und so, also das passt irgendwie nicht so in diese schönen Sachen, die man vorher so irgendwie gelesen hat. Ne? Ja, gut, das ist damals in diese Situation hinein natürlich eine tolle Sache, dass dieses kleine Volk, das damals weggeführt worden war, da babylonisches Exil, große Katastrophe. Das muss man dann jedes Mal bei der Predigt erstmal alles wieder erklären, weil das natürlich kein Mensch mehr weiß, dass diese ganzen Verheißungen damals in eine Zeit reingehen, wo das Volk Israel eben, das war sich lange seiner Zeit, seiner Sache sehr sicher gewesen. Die haben gesagt, wir sind das Volk Gottes, wir haben den Tempel, wir sind hier und dann wurden sie aber plötzlich von den Großmächten, die sie umgeben haben, mal eben eingenommen. Da wurde vieles zerstört und dann, die hatten diese politische Taktik, dass die oberen 10.000 der eroberten Völker wegführen nach Babylon. Und da saßen die dann und die sagten dann, also dann sind die eroberten Völker führungslos, ne? Und die Führungselite, also die oberen 10.000, die norden wir in unserem Land mal so richtig ein. Die werden also praktisch über eine lange Zeit erzogen. Die sollen mal sehen, was wir alles können, was wir alles haben und so. Und dann sind die irgendwann so angepasst. Und wenn die dann voll auf unserer Linie sind, dann dürfen die wieder nach Hause. Ja. Und das hat das Volk Israel natürlich, wie viele andere eroberte Völker auch, als äußerste Schmach empfunden, ganz klar. Und die haben es natürlich besonders extrem empfunden, weil die wirklich gesagt haben, unser Gott hat uns verlassen. Wir haben gedacht, wenn wir von Leuten angegriffen werden, dann wird Gott uns schützen. Und stattdessen haben die tatsächlich irgendwann sogar den Tempel in Jerusalem zerstört und alles geschleift und haben die da weg. Und Gott hat nichts gemacht. Und das war für die natürlich ein extrem schmerzvolles Empfinden. Aber das muss man dann auch im Advent jedes Mal eigentlich, wenn man diesen Text verstehen will, erstmal wieder in voller historischer Breite erklären. Oder man teilt am Eingang in der Kirche erstmal so ein historisches Pamphlet aus, wo das können Sie sich dann alle mal in Ruhe durchlesen. Oder hält eine stundenlange, langweilige Predigt, wo man erstmal eine Viertelstunde die ganzen Situationen erklärt, die ganze Auslegung, Exegese, historischen Hintergründe erläutert. Das muss man auch, denn genau, es gibt zwei Dinge. Das eine Problem ist, diese historische Einordnung, wenn hier von Israel und Volk die Rede ist, ist damit überhaupt nicht das gemeint, was man heute unter dem politischen Staat Israel versteht. Klammer auf, Klammer zu. Ich habe gerade erzählt, einen kleinen Impuls Verfügungskräften über Josua gehalten, der das Volk Israel in ein Land führt, wo schon Leute sind. Da geht es um diese ganze Besetzungsthematik, Vertreibungsthematik, die mit heute nichts zu tun hat, weil Israel war da so ein kleines Nomadenvölkchen, was da so rumgetappert ist. Das heißt, das eine ist, man muss immer diesen historischen Kontext einordnen. Das braucht Zeit, Geduld und viel Energie. Da ist der eine oder andere Predigthörer schon eingeschlafen. Der Predigende selber ja auch. Ja. Ich habe mich tatsächlich schon mal, gemacht, dass ich irgendwie über verschiedene Jesaja-Texte predigte und dass ich dann praktisch diesen historischen Aufriss, der dann in der Predigt dann kommen, mehr oder weniger umkopiert habe in die andere Liste. Ja, was soll ich dann alles nochmal neu schreiben? Das hast du ja schon alles mal gesagt. Und dann habe ich dann in manchen Sätzen mal so ein paar Wörter verändert, damit sich das nicht exakt so anhört. Aber das ist ja für mich als Predigender genauso langweilig wie für die Leute, die da sind. Und ganz darauf verzichten kann man aber blöderweise, wenn man jetzt wirklich ernsthaft damit umgehen will, auch nicht. Muss man nicht, weil sonst sind die Leute gleich zurecht auch getriggert und denken, oh, was ist da los? Dann kommt wieder diese Geschichte, ja, die Bibel, ihre Herrschaftsgeschichten, gerade im Alten Testament weiß man ja Blut und was weiß ich. Ist es nicht, also man muss es erklären. Die andere Seite ist, man kommt dann fast gar nicht mehr dazu. Diesen anderen Teil, das ist ja, es gibt eine Art Grundaussage über Gott, nämlich, dass Gott zum Beispiel da, wo Menschen gebeugt sind, wo sie gebrochen sind, wo sie hoffnungslos sind, sozusagen eine neue Situation schafft. Zum Beispiel, dass er den Entrechteten zu Recht verhilft. Das ist zum Beispiel eine Sache. Oder, dass man sagt, ja, alles, was gebeugt ist, was geschwächt ist, was angegriffen ist vielleicht auch, oder was das Gefühl hat, ich bin verzagt oder ich kann nicht mehr, ich bin fast wie in der Wüste, dass Gott Neues schaffen kann. Das ist ja so die Hoffnung und Verheißung, die ist gut, die sagt was über Gott aus, die sagt was über Gott zu den Menschen aus. Nur ist es halt ganz schwierig, das so zu vermitteln, ohne an den anderen Dingen hängen zu bleiben. Also diese existenzielle theologische Grundaussage zu vermitteln, ohne sich Anstoß zu erheben an diesen etwas schwurbeligen Formulierungen. Oh Gott, das ist echt nicht einfach. Ja, Ja, und das wird auch immer schwieriger, da vernünftig auch bei den zentralen Inhalten zu bleiben, weil ja alles, was in irgendeiner Weise formuliert wird, mehr und mehr auf die politische und die korrekte Goldwaage gelegt wird. Also ob dann das ist ja, sagen wir mal, grundsätzlich auch legitim. Es ist ja gut, dass viele Dinge auch mal aufgedeckt werden und dass man für bestimmte Sachen auch mal ein Gespür entwickelt und dann auch sagt, das können wir nicht einfach immer so machen. Also Thema für mich vor Tage war hier dieser Lumumba-Drink, wo sicherlich, also ich zumindest in meinem Leben, mir war nie klar, warum das Lumumba heißt. Das war mir auch egal. Es muss irgendeinen Begriff haben, mit dem man es von Glühwein unterscheiden kann. Und weil es nun mal ganz anders schmeckt. Und dann wird aber gesagt, ja, das ist eben der Name eines Revoluzers gewesen, der erschossen wurde. Und deshalb, wenn man Lumumba mit Schuss bestellt, geht gar nicht. Und natürlich, das, dann sage ich mir auch, nee, das geht auch nicht, aber das habe ich gar nicht gewusst. Da macht man sich Dinge klar und gleichzeitig macht man sich auch Dinge kaputt, ne? Weil man ich habe mir den Namen weder ausgedacht, noch habe ich den jemals in diesem Sinne benutzt. dafür kann ihn jetzt aber nicht mehr benutzen und deshalb bestelle ich jetzt einfach was anderes. Genau. Aber ist natürlich, ja, und das wird alles immer schwierig. Du hast ja auch jetzt, du hast erzählt, du hättest eine Kollegin, die hat jetzt auch mal Maßnahmen ergriffen. Ich habe eine Kollegin, ich habe gehört von einer Kollegin, die das Lied Großer Gott, wir loben dich nicht mehr singen wollte, wohl, weil das irgendwie wegen großer Gott und Männlichkeit und keine Ahnung. Aber weißt du, ich finde zum Beispiel bei der Lumumba-Geschichte, das ist, glaube ich, ein kolumbianischer Freiheitskämpfer sogar, Pierre Lumumba, das ist ja so eine Geschichte, wenn es stimmt, das weiß man gar nicht, aber wenn es stimmt, dass das Getränk wirklich sich darauf bezieht, das kann auch ein dummer Zufall sein, vielleicht ist es aber so. Aber da würde ich zum Beispiel an der Stelle sagen, das ist ja nicht schlimm, wenn man das anders nennt, wenn man sagt Kakao mit Rum oder was ich nicht, was ist alles so für komische neue Namenserfindungen. Ja, genau. Das tut ja keinem weh, ne? Wenn man das jetzt eben nicht mehr macht, einfach aus Respekt vor dieser Geschichte, falls das so ist, auch keinem auf die Füße tritt. Ja, ja, wobei ich gelesen habe, dass, Entschuldigung, dass ja das tatsächlich angeblich dann auch, das weiß man alles nicht, aber es könnte alles sein, das sind alles sehr gewichtige Argumente, dass also irgendwelche linken Separatisten das dann früher mal irgendwie diesen Drink tatsächlich so genannt haben, um diesen Revolutionär zu ehren. Ja, genau. Ne? Deshalb darf man das jetzt nicht mehr benutzen. Also ja, es ist... Genau, aber genau. Ich finde das Gute... Ich gieße mir jetzt erstmal mal... Du darfst gleich weiterreden. Ich gieße mir jetzt erstmal einen Tee. Rum ist klar. Ne? Also ich finde, wie auch immer das ist, an der Stelle würde ich sagen, das Gute ist ja, dass man über solche Sachen vielleicht dann mal ins Gespräch kommt. Zum Beispiel kannte niemand diesen Freiheitskampf, also ich kannte ihn vorher nicht, dass man über solche Sachen mal spricht und so, das ist doch auch gut, ne? Keine Frage. Genau. Und wenn man das hier zum Beispiel sagt, damit man das auch wahrnimmt, auch sensibel ist, nennt man das, man muss das überhaupt nicht Lumumba nennen, das sind ganz andere Geschichten, ne? Wir sind jetzt bei dieser ganzen Vogue-Debatte, das ist ein weites Feld, da kommt doch mal ganz viel zu sagen. Ja, aber ich finde, das holt uns ja jetzt auch in Predigt und Gottesdienst und Bibeltexten massiv ein. Also auch dahingehend, dass bestimmte Dinge, die man selbstverständlich auch verheißungsvoll oder religiöse Rede oder so Auslegung von alttestamentlichen oder neutestlichen Worten immer sofort jetzt mit Denkweisen verbunden werden, die wir jetzt entwickelt haben, die aber eigentlich, also wo das dann scheinbar beim ersten Hören gar nicht kompatibel ist und man dann entweder unheimlich lange rumschwurbeln muss, um da überhaupt irgendwie hinzukommen, oder man lässt es am besten gleich ganz weg, weil sofort sich wieder irgendwelche Leute aufregen, dass das nicht korrekt ist. Und da wird es schon schwierig, denn ich möchte schon auch gerne positiv und auch biblisch von Gott reden dürfen. Ja, darfst du ja auch. Das muss dann aber auch korrekt sein. Und das wird eben immer schwieriger. Man betritt dann praktisch mit jeder Predigt, mit jeder Auslegung sofort irgendwie so eine Art Minenfeld. Ne? Ja, erinnert mich jetzt so ein bisschen an Thomas Gottschalk. Wir sind wahrscheinlich wirklich zu alt dafür. Nein, aber das Problem ist auch tatsächlich, dass wir es gewohnt sind durch Instagram, durch X, was weiß ich, kurze Beiträge zu haben, wo eben oft Botschaften sehr schnell, sehr pointiert auf den Punkt kommen. Und bei vielen Dingen, die wir jetzt angesprochen haben, braucht man Erklärungsbedarf. Ja, da muss man halt länger reden, länger zuhören. Das sind wir nicht mehr so gewohnt. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, dass man, bevor man dann in einem kurzen, also die Reel oder Slide oder so einfach Unsinn erzählt, lässt man es lieber weg. Weil man sieht ja, wenn man es verkürzt, da so funktioniert der Instagram zum Beispiel, eine kurze triggernde Botschaft, die Millionen von Kommentaren erzeugt, die wiederum Millionen von Klicks erzeugt, die wiederum Millionen von algorithmischen Reizen erzeugt, dass das Ganze hochgespult wird. So funktioniert das ja oft in den Social Media. Und dann in der Predigt zu sagen, ich erkläre das mal in Ruhe, ausgewogen, ist eine große Herausforderung, muss man Lust zu haben. Und es ist gefährlich, ja, dass man vielleicht denkt, scheiße, ein falsches Wort, stimmt schon, und ich muss mich nochmal erklären. Aber da muss man es halt, dann ist das so. Also ich verweise in dem Zusammenhang nur auf die auf letzte Weihnachten, wo eine Kollegin von mir ihre erste große Predigt hier, die war nicht lange da, die war nur ein Jahr hier und war in der Zeit auch viel erkrankt, aber die die hat da den Weihnachtsgottesdienst gehalten und ihre Weihnachtspredigt wurde reduziert. Sie sagte, das waren nur zwei Sätze in dieser Predigt. Es ging eigentlich um ganz was anderes, aber ich habe von ganz vielen Leuten dann gesagt bekommen, nie wieder gehe ich in diese Kirche, da werde ich also angemacht, es wäre in der Predigt nur darum gegangen, dass jetzt Weihnachten wieder so viele Tiere geschlachtet werden und um die Geburt des Heilands zu feiern. Und das wäre ja schlimm, weil diese Kollegin eben vegan lebt. Und das hat sie wohl ich war selbst gar nicht da, das hat sie wohl, wie ich dann auch von anderen hörte, in ein, zwei Sätzen an einer Stelle in der Predigt irgendwie einfließen lassen. Der gesamte Gottesdienst wurde auf diese Aussage reduziert und die ja nun, das verstehe ich auch, viele Leute verärgert, wenn die sagen, wir haben jetzt unser Weihnachtsessen schon fertig zu Hause stehen, wir gehen jetzt in den Gottesdienst und wollen dann schon gemütlich zusammen und kriegen dann im Weihnachtsgottesdienst erstmal ein schlechtes Wissen verpasst, was für etwas, was wir jetzt gar nicht mehr ändern können. Das ist auch nicht schön. Ja. Das ist halt diese Sache generell der Moraldebatte. Also ich glaube, das ist eben äußerst schwierig von der Kanzel zu moralisieren. Das ist das generelle Problem. Natürlich ist es so, dass man eben sich auch gerne, man sucht ja auch regelrecht Triggerpunkte. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt oft in der Hörerhaltung, wir haben ja gerade von der Rednerhaltung, in der Hörerhaltung oft gar nicht so ist, dass man denkt, oh, hoffentlich kriege ich differenziert meine Meinung, mein Weltbild erweitert, sondern man sucht sich natürlich auch ganz schnell die Nadelstiche raus. Diese Red Flags heißt das, glaube ich. Oh, das ist modern, ne? Meine Güte, du kennst dich auch. Ja, du bist ja auch deutlich jünger als ich. ja, genau, das macht schon die Gnade der frühen Schluss. Nee, aber das ist so. Ne? Man achtet auf diese Punkte, ne? Man sucht sich aus Texten das raus. Haben auch die Grünen erlebt. Habe ich letztens mal gehört mit diesem Veggie Day oder so. Das war auch nicht so. Das ist auch die Grünen verbieten. Oder verlangen, dass einmal das fleischfrei sein muss oder so. Das ist alles Fake News, wo man eben im Grunde genommen aus einer differenzierten Nachricht, aus einem längeren Text sich genau das raussucht, was einen auf die Palme bringt und das dann auch zum Ausdruck bringt. Weil ich glaube, das auf die Palme bringen, das haben wir eben, wie gesagt, gelernt von den Algorithmen und so sind wir inzwischen selber. Ja, natürlich. Man sucht immer danach, wo ist jetzt der nächste Aufreger? Und was ich aber dabei wirklich bedauere, ist, eigentlich müsste doch der positive Aufreger in so einem Gottesdienst, ob das jetzt Weihnachten oder Advent ist, ja, also der positive Aufreger müsste sein, ey, Gott kommt. Der hat uns nicht vergessen und Gott ist da und Gott geht mit uns und so. Aber da redet kein Mensch von. Es wird dann geguckt, was ist korrekt, was ist nicht korrekt und was ist hier, wie heißt der Drink auf dem Weihnachtsmarkt oder wie heißt, also hat die jetzt über vegane Weihnachten gepredigt, das wird immer so reduziert, aber die eigentliche Botschaft, die ja doch an diesen Tagen im Mittelpunkt steht, oder die nimmt man die schon von vornherein selbstverständlich oder hört man die gar nicht oder wird die auch gar nicht erwähnt? Ich tue mich schwer damit, muss ich sagen. Ich würde mich freuen, wenn im Advent wirklich so ein Sonntagsgottesdienst so ein Ding ist, wo ich hingehe und hinterher sage, weißt du was, da ist mir wirklich in meinem Inneren ein zweites Licht angegangen. So. Jetzt bildlich gesagt, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch schon wieder politisch unkorrekt oder so, aber da ist es in mir so ein bisschen heller geworden, weil es da irgendwie einfach eine positive, ich habe gefeiert, wir haben gesungen und wir haben gehört, also Gott kommt uns entgegen. Ne? Das würde ich mir doch als Pfarrer, als Prediger, als Christ eigentlich wünschen, dass sowas in so einem Gottesdienst passiert. Ja, genau. Also erstens ist Gott ja schon da eigentlich. Ne? Der kommt ja nicht erst, der ist ja schon da. Wir erinnern ja nur daran, dass er schon da ist eigentlich. Richtig. Vielleicht ist das manchmal ein bisschen abstrakt. Ja, manchmal ist es vielleicht so, dass man sich über so eine konkrete Sache, glaube ich, ein bisschen besser irgendwie aufregen oder freuen kann. Und über diese anderen Dinge, Gott kommt oder Gott ist da, ja, was heißt das schon groß, ne? Das muss ja auch wieder runterbuchstabiert werden. Und vielleicht hat das was damit zu tun, und da schließt sich der Kreis ein bisschen, vielleicht nicht ganz so in dieser ätzenden, kritischen, auch das Haar in der Suppe suchenden Weltsicht unterwegs ist, sondern vielleicht versucht, mit Wohlwollen, mit Zuhören, mit Barmherzigkeit gegenüber sich selbst und anderen so aufzutreten und zu hören irgendwie und zu entdecken, was es an Gutem gibt, wo Menschen sich bemühen, wo auch kleine Schritte vielleicht manchmal versuchen, etwas besser zu machen, also so eine andere Haltung einfach zu haben, weißt du? Vielleicht wäre das so ein kleiner Weg, um das besser zu verstehen. Ja, wir können das ja auch versuchen, mal einzuüben, dass man sagt, wenn Sie in den Gottesdienst gehen, dann suchen Sie doch mal nach der frohen Botschaft. Ja, das setzt natürlich sicherlich auch voraus, dass die frohe Botschaft transportiert wird und man nicht in diesen Gottesdiensten so ein bisschen nur noch problematisiert und deprimiert am Ende rausgeht. Also es muss auch Evangelium verkündet werden. Ja, das ist natürlich dann auch die Frage. Wenn Sie es gar nicht gefunden haben, dann sollte uns das auch zu denken geben. Dann war es das schöne Kirchenfenster, die gute Musik. Ja, in der Tat. Musste ich auch gerade dran denken. Hattet ihr auch so Leute in der Gemeinde? Ja, sicher. Das ist mir selber auch schon so gegangen, dass ich gedacht habe, boah, was hat er für eine Scheiße erzählt? Aber irgendwas war auch schön. Keine Ahnung, war schön zu singen oder... Genau. Ja, also bei uns gab es irgendwie bei so ein paar Älteren den Spruch, wenn die Predigt toll war, dann heißt es, der Herr hat Gnade gegeben. Wenn die Predigt nicht so doll war, dann hieß es, ach, die Lieder waren schön heute. Und wenn die Lieder auch nichts waren, dann sagen, ach, ich freue mich immer so über das schöne Kirchenfenster über dem Altar. Ja, genau. Und wenn das auch nicht, aber das ist da, das Kirchenfenster. Wenn das ist, ja, genau. Dann muss man das schon einschmeißen, wenn man das auch nicht sagen kann. Wir lernen daraus, wie wichtig das ist, unsere Kirchen zu pflegen. Ja, genau, wenigstens die Fenster. Ja, das ist... Das ist alles ein weites Feld, aber das beschäftigt mich auch im Advent und Es ist schwierig. Also diese ganze Adventsbotschaft zu verkünden ist und auch das Evangelium zu verkünden ist schwierig. Es ist eben nicht immer so greifbar. Es ist nicht immer so fassbar. Man muss es suchen. Wir lesen jetzt auch zu Hause den anderen Advent. Ich finde, das ist zum Beispiel eine gute Art, die habe ich auch verschenkt an viele, die jetzt nicht so kirchlich unterwegs sind oder so, weil da finde ich durch die Texte, durch die Lyrik, durch die Bilder, man so auf eine ganz sanfte Art irgendwie so gebracht wird. Man mit so Augenzwinkern auch, da gab es zum Beispiel heute glaube ich, war es so eine Charlie Brown-Geschichte oder so, wo Charlie Brown und, glaube ich, Linus sich unterhalten und sagen, ja, es ist so dunkel und dann, ja, man soll nicht über die Dunkelheit meckern, man kann auch eine Kerze anzünden, um sie heller zu machen, statt immer nur zu meckern. Dann siehst du halt im letzten Bild, Lucy heißt die, ne? Die dann sagt die so, scheiß Dunkelheit. Ja, ich habe das tatsächlich heute auch schon gesehen und zwar nicht im lebendigen, also im anderen Adventskalender, sondern im Status deiner Frau. Die hat das nämlich sofort aufgenommen. Genau, das ist so ein bisschen dieses, weißt du, das ist dann so auf der einen Seite wird so was Wahres, Schönes gesagt, ja, so die Dunkelheit ein bisschen heller machen, aber es wird auch so die andere Seite, man ist eigentlich danach, hat auch so ein, darf auch vorkommen und das finde ich eigentlich, das ist eine ganz schöne Sache, das so ein bisschen offen, weitherzig zu sehen und so und vielleicht hat das was auch mit Gott zu tun, der ja auch andere Wege gegangen ist und nicht so im Mainstream. Genau. Ja. Und Advent darf ja jedes Jahr die Chance sein. Also für mich ist der Adventskalender da immer so eine Symbolik für, dass man nicht sagt, ey, am Anfang des Advents, ich will jetzt alles auf einmal, sondern man macht jeden Tag ein Türchen auf und vielleicht kommt in irgendeinem Türchen, nicht heute oder morgen oder so, aber in irgendeinem Türchen kommt irgendwas, wo man sagt, oh, das ist aber schön. Und ja, vielleicht auch jeden Tag. Im Adventskalender eines großen Möbelhauses, da wollte eine Karte drin mit einem Gutschein, wo man sich an den entsprechenden Fressständen dann bereichern kann. Ihr ahnt schon, welches Möbelhaus das ist? Verstehe. Gibt es da Fleischbällchen? Ich hoffe, ja, es gibt auch vegane Bällchen. Achso, ja, aber Bällchen jedenfalls. Genau. Ja, lieber Lars, also ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Allenfalls noch ein Grußwort von dir. Bleib behütet und auf bald. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.